I'm not the whole series that I really, really love to talk about. Ich möchte eine ganze Serie zum Thema machen, das mir sehr am Herzen liegt. It's about your heart. Es ist über dein Herz. Do you know, I've been studying about the heart now for 28 years. Ich habe jetzt schon mehr als 20 Jahre zum Thema Herz studiert. And really, really studied. Und wenn ich sage studiere, dann meine ich auch studieren. Your heart needs to be convinced of what happened to the cross. Dein Herz muss überzeugt werden, von was am Kreuz passiert ist. Once God has given me something, wenn Gott mir mal was gegeben hat, durch das vollbrachte Werk am Kreuz, that does not mean that I'm dann bedeutet das nicht, dass ich es erleben werde. That's the thing that's kind of sad. Und das ist das Traurige. Think about it. Denk Jesus paid such an incredibly high price. Jesus hat einen solch hohen Preis bezahlt, for you to live a life of victory, dass du ein Leben in Sieg leben kannst, im Überfluss. Und dass du seinen Zweck erfüllen kannst. Und Gesundheit. All diese Dinge. And yet few Christians experience it. Aber wenige Christen erleben das auch wirklich. And the worst thing is, then they blame God that they don't experience it. Und das Schlimmste daran ist, dass sie dann Gott die Schuld geben, dass sie es nicht erleben. Aber das hat gar nichts mit Gott zu tun. Nothing. This is shocking for many people. Da gibt es nichts und das ist sehr schockierend für viele Leute, diese Idee. God needs to do in your life anymore. Aber da gibt es nichts mehr, was Gott noch in deinem Leben tun müsste. Whatever God needed to do, he weiß alles, was Gott musste, hat er durch das vollbrachte Kreuz getan. Ah, Gott muss mich versorgen. Nein, Gott muss mich nicht mehr versorgen. You need to by faith get hold of the provision that is already yours. Aber du, durch den Glauben, Gott muss mich heilen. Nein! Vor 2000 Jahren an diesem Kreuz wurde all deine Krankheit getragen. Und schau! God doesn't even need to save people. Und Gott muss nicht mal mehr Leute retten. Did you know it? Hast du das gewusst? Ja, er weiß alles. God does not need to save anybody. Aber Gott muss niemand mehr erretten. How come Reinhard? Aber wie ist denn das, Reinhard? So viele Leute gehen in die Hölle. True. Ja, das stimmt. But what does that have to do with God? Was hat das mit Gott zu tun? Die Bibel sagt im 2. Korinther 5, has reconciled us with himself. Dass Gott uns mit ihm selbst versöhnt hat. Not only us, aber no each of us, but also the whole world. That's the main ganze Welt. So the world has been reconciled with God from God's point of view. Also von der Sicht Gottes aus ist die Welt mit Gott versöhnt. Is to happen. Okay, das ist passieren. People need to accept this reconciliation. Die Leute müssen diese Versöhnung akzeptieren und annehmen. Doesn't save people anymore. Weil seht ihr, Gott rettet nicht mehr Leute. Accept the salvation that God already gave them. Sondern die Leute akzeptieren diese Rettung, die Gott schon gegeben hat. Completely different approach. Und auf einmal ist es eine ganz andere Sichtweise. Why? Wieso? You're not waiting for God to do something. Weil jetzt wartest du nicht mehr auf Gott, dass er etwas tut. Now you need to learn how to get hold of what God already did. Sondern du musst lernen, in das einzutreten, was Gott schon getan hat. Wie? Only by faith. Nur so Glaube. Look, my friend, Christianity. Das Christentum ist nicht deine Religion der Werke. Everything in Christianity works with the principle of faith. So, alles im Christentum funktioniert mit dem Prinzip vom Glauben. Alles. You cannot receive anything unless you receive it by faith. Du kannst nichts empfangen, außer du empfängst es im Glauben. So, what are the keys to real faith, real biblical faith? Also, was ist der Schlüssel zum wahren Glauben, wahren biblischen Glauben? Das ist das Herz. Because when the Bible talks about salvation in Romans 10, weil wenn die Bibel über Errettung redet in Römer 10, doesn't talk about believing in your head. Dann spricht es nicht über das Glauben in deinem Kopf. Then it talks about believing in the heart. Sondern es spricht darüber, was du im Herzen glaubst. So here is what I want you to understand. Und da ist, was ich möchte, dass du verstehst. It's with the heart. Es ist mit dem Herz, dass du glauben musst, um etwas zu empfangen. Most of people's heart don't believe. Also die meisten Herzen der Leute glauben nicht. Und wisst ihr, ich habe etwas sehr Trauriges gelernt. I believe. Die Leute sagen, ich glaube. People say by faith. Die Leute sagen, im Glauben. And then it doesn't happen what they say they believe. Und dann passiert nicht das, was sie sagen, sie glauben. Why didn't it happen? Und dann kommen sie zu mir und sagen, Reinhard, ich habe es doch geglaubt, wieso ist es nicht passiert? And then they don't want me to lay hands on them and somehow magically make something happen. Und dann wollen sie, dass ich ihnen die Hände auflege und dann wie durch Zauberhand etwas passiert. Do you know, I've learned to be really honest with Christians, even if they're offended. Aber ich habe gelernt, sehr ehrlich mit Christen zu sein, auch wenn sie Anstoß nehmen. Und ich sage euch, wieso. Weil es gibt so viele Pastoren, die sie angelogen haben und sie zerstört haben. Ich weiß, es ist etwas sehr Hartes zum Sagen. Aber was ich damit meine ist, da kommt jemand zu einem Pastor und sagt, meine Ehe ist ein Riesenchaos, bete für mich. Und der Pastor smilet und er sagt ein kleines Gebet. Ja, einfach glauben, glaub einfach. It's a lie. Und das ist eine Lüge. Because if a marriage is destroyed because you are doing things you should not do in your marriage, it's not a little prayer by putting my hands on your head that's going to fix your marriage. Weil wenn deine Ehe zerstört ist, weil du Sachen getan hast, die du nicht hättest tun sollen, dann bringt deines kleines Gebet und Hände auflegen. Every pastor knows that. Jeder Pastor weiß das. Du musst zuerst das Problem beheben. And this is something that I don't do. I don't want to lie to people. Und das ist Pastor, etwas, was ich nicht machen werde. Ich werde nicht lügen. Und ich werde den Leuten nicht sagen, ja, kein Problem, ein kleines Gebet, das Problem wird gelöst sein. Und wenn die Leute zu mir kommen und sagen, ich habe es doch geglaubt, wieso ist das passiert? Dann schaue ich in ihre Augen und mit Mitgefühl sage ich, darf ich mal ehrlich sein? Bist du bereit für eine ehrliche Antwort? Ja, sicher, sag mir. Da ist die Wahrheit. Du hast nicht geglaubt. Weil wenn du geglaubt hättest, dann hättest du bekommen, in was du geglaubt hast. Du hast dich selber überzeugt, dass du glaubst, aber eigentlich hast du nicht geglaubt. Und du hast dich emotional so aufgesteuert. Du hast lange genug gesagt, ich glaube. But deep down in your heart, aber tief in deinem Herzen hat dein Herz nie geglaubt. Du hast es lang genug gesagt, but your heart never really hat dein Herz trotzdem nicht geglaubt. So if you want to experience everything, also wenn du alles erleben möchtest, was am Kreuz passiert ist, dann musst du im Herzen glauben. The heart that man believes unto salvation. Weil es ist im Herzen, wo Leute glauben, um errettet zu werden. Und ich möchte in dieser ganzen Serie dich lehren, wie du dein Herz überzeugen kannst, zum Glauben, das, was am Kreuz passiert ist. Once you learn how to do this, und wenn du das mal gelernt hast, you're gonna see extraordinary miracles. Dann wirst du ganz wunderbare Wunder sehen. Und ich werde euch Dinge erzählen von Freunden, die das erlebt haben. Simply because they've applied this principle I'm going to teach you. Einfach weil sie das Prinzip, das ich euch in dieser Serie lernen werde, angewendet haben. Okay, wir sehen uns, werden bald zurück sein.